When you walk away through that door, I put my hands on the floor. I felt the eternity. Oh, please come back today. Bei Kran darf es um nichts gehen und dann ist es super. Das Unbedarfte, das Spielerische, das ist für Kran einfach reines Gold. Und die Atmosphäre bei Jan ist für uns super, weil da hängen irgendwelche indischen Teppiche von der Wand runter und der Putz bröckelt und du guckst aus dem Fenster und siehst 3 Kilometer irgendwie Landschaft. Perfekt. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und wenn das klappt, ist gut und dann sehen wir mal weiter. Das ist die Atmosphäre, die perfekt ist, für ein Kran-Album zu machen. Keine Frage. Es hat geklappt und es ist gut. Psychedelic Man, das neue Album von Kran, eingespielt im Studio von Schlagzeuger Jan Friede am Bodensee, das Bassist Helmut Hartler gerade so anschaulich beschreibt. Psychedelic Man ist eine Überraschung, ein modernes, psychedelisches Album, mit dem die vor 37 Jahren gegründete Band aus Ulm nach langer Zeit und vielen Irrungen und Wirrungen wieder an die Klasse alter Glanz- und Gloria-Tage anknüpft. Auf Psychedelic Man sind Echos von den Beatles und von Jimi Hendrix zu vernehmen, die man bei Kran so noch nicht gehört hat. Jimi Hendrix hat für mich die Rolle gespielt, dass er improvisieren konnte, dass er einfach, der hat einfach losgelegt und hat, wie ich sag, die Augen zugemacht und einfach mal gespielt. Er hatte die Technik, das zu spielen und das einfach mal laufen zu lassen, sich weg zu katapultieren aus dem Alltäglichen, ne, sozusagen, und einfach in der Musik aufzugehen. Helmut Hartler, der Bassist, und Peter Wohlbrand, der Gitarrist von Kran, sind beide groß und schlaksig und sehen mit Mitte 50 erheblich jünger aus. So wie sie im Interview reden, so machen sie offenbar auch zusammen Musik. Spielerisch kicken sie sich die Bälle zu, unterbrechen sich, ergänzen sich, schweifen ab und kommen wieder auf den Punkt. Zwischen den 4 Musikern von Kran gäbe es eine ganz spezielle Gruppenchemie, sagt Helmut Hartler, die nach wie vor eine einzigartige Energie hervorbringe. Also wenn ich mit jemand anderem spiele, einem anderen Gitarristen oder irgendeinem anderen Solisten, kommt was komplett anderes bei raus. Und das ist, glaube ich, diese Chemie, die funktioniert zwischen diesen speziellen Geistern, zwischen den speziellen Mentalitäten und natürlich auch der gemeinsamen Erfahrung, die wir ja durch die Jahre uns zusammenwohnen hatten, wird da irgendwas freigesetzt. Ich nenne es auf jeden Fall psychedelisch. Das war es schon Mitte der 70er Jahre. Sie erinnern sich, Kran Live, mit Stücken wie Andy Nogger, Nam Nam, Holiday am Matterhorn, Kran Arabia. Eine Offenbarung in Sachen deutsche Rockmusik. Ein göttlicher Groove, traumhafte Improvisationen und ein Sound, der nicht Rock, nicht Jazz, nicht Rhythm and Blues, nicht Weltmusik, sondern all das auf einmal war. So etwas konnte wohl nur in der kreativen Landkommune auf dem Gutshof Windrup im Teutoburger Wald entstehen, in dem Kran und ihre Großfamilie damals alternatives Leben ausprobierten. Dass wir es dann wirklich geschafft haben, zusammen zu wohnen, über, was weiß ich, 7, 8 Jahre dort mit allen Ups und Downs versehenen Phasen dran gearbeitet haben und das Innerste auch ranzukommen. Es war ja nicht nur, lass es mal irgendwelche Songs nachspielen und Knete abziehen, sondern wir haben ja wirklich versucht, über die Musik an innere Quellen irgendwie dran zu kommen, die einen dann wirklich auch ohne irgendwie, dass man irgendwas gekifft hätte oder sonst irgendwas, einfach, du kommst in Trance-Abteilungen rein, die einfach Dinge, die wirklich ans Eingemachte gehen. Also früher haben wir ja tagelang, stundenlang immer diese schnellen Läufe geübt. Ich habe geklimpert. Das war irgendwie wie so ein Sport. Ne? Aber jetzt habe ich mehr Spaß dran, einen Ton zu spielen und dem auch mal zuzuhören. So einen Ton, wie der so dann in der Musik steht. Und das macht mir selber viel Spaß. Ne? Die Gitarre von Peter Wohlbrand steht auf dem neuen Kran-Album Psychedelic Man klar im Vordergrund. Und er ist nicht der Einzige, der mit wenigen Tönen viel sagt. Vorbei scheinen die Zeiten selbstverliebter Virtuosität oder seichten Gedudels, die einem mitunter manches bei Kran verleidet haben. Auf Psychedelic Man ist sie wieder da, die alte Magie. Musikalisch rundum erneuert, eleganter und entspannter, aber ebenso faszinierend wie früher. Wenn ich die Kran-Musik höre, muss ich sagen, dass ich so keine Band kenne, die sowas Ähnliches macht. Und da bin ich irgendwie stolz drauf, dass wir sowas machen. Ne? Ja, genau. Wir haben einfach begriffen, dass wir was Besonderes machen können. Wir haben ganz gute Möglichkeit gefunden, unser Geld mit was anderem zu verdienen. Und Kran ist sozusagen, ja, es ist einfach auf den Sockel gehoben, wo es auch hingehört, jenseits wirtschaftlicher Interessen.